Kapitel 8, Übung A16. Lesen und hören Sie den Text. Vergleichen Sie die Trends mit Ihren Vermutungen. Umweltprobleme in Europa. Die Europäische Umweltagentur in Kopenhagen fordert in ihrem Jahresbericht verstärkte Maßnahmen in den wichtigsten Bereichen des Umweltschutzes. Der Bericht untersuchte die Umwelttrends in 31 europäischen Staaten. Klima. Es gibt immer mehr Anzeichen für eine Veränderung des Klimas. Die Gletscher gehen zurück und einige Tier- und Pflanzenarten in den Weltmeeren sind bedroht. Naturkatastrophen. Die Anzahl der Naturkatastrophen hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Die jährlichen Durchschnittskosten für die Folgen der Katastrophen betragen ungefähr 10 Milliarden Euro, mit steigender Tendenz. Energieverbrauch. Der Energieverbrauch nimmt weiter zu. Alternative Energien, zum Beispiel Sonnen- oder Windenergie, können helfen, den Rohstoffverbrauch zu reduzieren. Auch im Bereich des Verkehrs müssen die Regierungen neue Konzepte finden. Luftverschmutzung. Viele Menschen in europäischen Großstädten leiden unter Luftverschmutzung durch Staub und Ozon. Das hat negative Folgen für die Gesundheit der Menschen. Verpackungsabfälle. Auch immer mehr Müll bereitet Probleme. Es gibt zu viele Verpackungen. Die Politik muss etwas gegen die steigenden Verpackungsabfälle tun.